Nee, ist ja schön. Welt wird jetzt krank und war man immer lehm, dann sah man immer zonk und der Hund war ein Zonk, das ist Zonk und der Hund und der Dog ist ein Dog und der Dog ist ein Hund. Und der Tag ist ein Hund, und wenn man nicht mehr lebt, dann sind wir nicht mehr gesund. Und ich bin da am Mars und wir leben ganz allein. Und wir leben ganz allein und sind ganz auf die Turm. Und der Tag ist ein Tag und der Tag ist ein Hund. Du weißt nicht, was kommt oder was nicht kommen kommt. Und du weißt nicht, was kommt oder was nicht kommen kommt. Und du weißt nicht, was kommt oder was nicht kommen kommt. Und der Tag ist ein Tag und der Tag ist ein Hund. Der Hund war nicht gesund, das ist gesund für den Hund. Und der Hund nicht so gesund, das ist nicht gesund für den Hund. Und der Tag ist ein Tag und der Hund ist ein Hund. Ist ein Hund. Der Tag ist ein Hund. Weiß ich, dass ich sehe, ich ständig hocken an den Grund. Das Ding ist anders, nicht so weiß ich da nicht sehen, der Grund. Und heißt es auch was anderes, wie die Söhne für 10 Stunden. Und der Tag ist ein Tag und der Tag ist ein Hund. Der Tag ist ein Tag und der Tag ist ein Hund. Wenn der Hund nicht so mag, ist nicht gut für den Tag. Und wenn der Hund aber mag, dann ist gut für den Tag. Wenn er mag an den Tag und der mag aber nicht jeden Tag. Und wir haben wieder so viel Glück, aber nicht jeden Tag. Den ganzen Tag, die ganze Nacht, aber nicht jeden Tag. Im Sommer, da ist es der Hass, aber nicht jeden Tag. Wenn ich was weiß, dann sag ich das, aber nicht jeden Tag. Und was wir sagen, ist wirklich wahr, aber nicht jeden Tag. Ich freu mich schon auf nächste Jahr, aber nicht jeden Tag. Ich hab schon wieder so viel gesehen, aber nicht jeden Tag. Ich muss wieder niederlegen, jeden Tag. Der Tag ist ein Tag und der Tag ist ein Hund. Wenn der Hund nicht so mag, ist nicht gut für den Tag. Und wenn der Hund aber mag, dann ist gut für den Tag. Wenn er mag an den Tag und der mag aber nicht jeden Tag. Und nachts sind sehr viele Leute sehr amiert, aber nicht jeden Tag. Und alle werden wir kontrolliert, aber nicht jeden Tag. Und irgendwas wird überall hin, aber nicht jeden Tag. Und so viele Leute verrennen sich, aber nicht jeden Tag. Irgendwas tut überall weh, aber nicht jeden Tag. Und wir fallen eine auf den Schnee, aber nicht jeden Tag. Dann füßt was haben um jeden Preis, aber nicht jeden Tag. Verkaufen tanzt da jeden Scheiß, jeden Tag, jeden Tag. Der Tag ist ein Tag und der Tag ist ein Hund. Wenn der Hund nicht so mag, ist nicht gut für den Tag. Und wenn der Hund aber mag, dann ist gut für den Tag. Wenn er mag an den Tag und er mag aber nicht jeden Tag. Er weiß genau, wie es weitergeht, aber nicht jeden Tag. Wir waren oft froh, wenn's wer versteht, aber nicht jeden Tag. Dann ist wieder alles irreal, aber nicht jeden Tag. Und das Reale ist egal, aber nicht jeden Tag. Ich misch gern auf einen anderen Stern, aber nicht jeden Tag. Und schau, was tut für Musi her, Musi her. Der Tag ist ein Tag und der Tag ist ein Hund. Wenn der Hund nicht so mag, ist nicht gut für den Tag. Und wenn der Hund aber mag, dann ist gut für den Tag. Wenn er mag an dem Tag und der mag aber nicht jeden Tag.